Herzlich willkommen zu den Vierecken, zwei Elbern. Oh, ich, Pocho, merkst du, ne? Ich bin im Newswahn. Es sind natürlich nicht die Vierecken, zwei Elber News. Es ist eine ganz stinkpupsnormale Vierecken, zwei Elber Ausgabe. Und zwar die 72. Die Vierecken, zwei Elber Ausgabe nach dem 19. Spieltag müsste es eigentlich sein. Wir haben uns in einem 11-stündigen Brainstorming alle, jetzt klingelt mein Handy, das ist natürlich klasse. Das ist Brainstorming live. Natürlich versucht uns die Top-News, Top-Ereignisse und Top-Events des Fußballgeschehens zusammenzuklauben. Es ist nicht allzu viel gewesen, deswegen gab es ja gestern noch keine Vierecken zu Elber News. Aber wir werden dennoch gucken, was wir aus diesem Spieltag rausziehen können. Pocho, ich begrüße Sie recht herzlich. Schönen guten Tag, Chris. Ja, Nicht so viel passiert, muss man sagen. Der Spieltag war meines Erachtens sehr, sehr interessant. Interessant. Das hatte ich schon. Ja. Ja, mit den ganzen Nordclubs und. Ja. Nürnberg. Mit Nürnberg und. Mal kurz hier überhaupt den Spieltag aufrufen, auf der Seite meines Vertrauens. Auf bundesliga.de. Unser Sponsor, ne? Muss man ja dazu sagen, wie es ist. Nee, wir sind deren Sponsor. Ja, natürlich. Laufen. Bundesliga.de powered by Vierecken 2-Elber. So, ne? Sind die Kräfteverhältnisse. Ja, ich fand das wohl schon ein sehr aufregender Spieltag. Ich guck mal kurz in meinen Ablaufplan. Ja, da kann man doch am besten mit dem Freitagabendspiel direkt anfangen, oder? Ja, selbstverständlich, aber ich wollte noch mal kurz gucken. Also in meinem Ablaufplan ist wirklich sehr nordlastig. Das ein oder andere bayerische Thema ist dabei. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch über Marcel Janssen, den höchstwahrscheinlich zurückkehrenden, verlorenen Sohn von Borussia Mönchengladbach, reden möchtest. Ansonsten, so viel steht nicht an, aber naja, muss ja auch nicht. Da machen wir halt nur 3 Stunden anstatt normalerweise 11 oder so. Ein Quickie, wie ich eben gesagt habe, ein Quickie. Absolut. 4-2-11er Quickie. Pocho, fangen wir mit dem Freitagsspiel an. Braunschweig gegen Dortmund. Mhm. Stand lange spitz auf Knopf. Ich habe da lange gedacht, dass die Dortmunder gegebenenfalls auch da wieder, naja, mit einer Niederlage habe ich nicht gedacht, aber mit einem Unentschieden rausgehen. Zum Ende war es dann doch so, dass die Dortmunder auch in Braunschweig gewinnen konnten. 2-1 ist natürlich nicht das Ergebnis, was man vor der Saison gedacht hätte, was da dabei rauskommt irgendwo, ne? Nee, das stimmt. Die Dortmunder haben wirklich nicht berauschend gespielt, zumal sie ja auch kurz vor Schluss noch irgendwie so einen abgefälschten Ball an Pfosten bekommen haben und da nochmal so ein bisschen mit Dusel davongegangen sind. Sie haben aber auch selbst auf Reus, meine ich, auch den Pfosten getroffen, Aubameyang und so, haben gut gespielt. Es war aber nicht wirklich überragend, was die Dortmunder da abgeliefert haben, aber ja, du musst halt auch, wie die Bayern es auch des Öfteren sagen und auch tun, ich sag nur Stuttgart, auch mal so ein Spiel dreckig gewinnen, und das haben sie gemacht, und durch Erfolge holst du dir, glaube ich, auch Vertrauen, ne, und Selbstbewusstsein. Ja, Vertrauen, Selbstbewusstsein war auch wichtig jetzt langsam, denn die Entfernung auch zu den Tabellenplätzen 2 und 3 schien ja zu schwinden für die Dortmunder, und da war der Sieg auch immens wichtig, auch im Vergleich zu den anderen Spielen an diesem Spieltag. Ja, das ist richtig. Aber die Braunschweiger haben wirklich gut gekämpft. Ich habe es in den News auch schon mal kurz gesagt, da rede ich ja auch immer kurz, also ich rede nicht über die Ergebnisse, sondern ich lese sie ja nur vor, aber da habe ich noch kurz gesagt, stell dir mal vor, die Braunschweiger hätten gegen die Dortmunder, gegen den Vizemeister, amtierenden Vizemeister, 1-1 oder meinetwegen 2-2 gespielt. Ja. Das hätte erstens den Abstiegskampf noch mal ein bisschen angeheizt. Ich sag nur HSV. Und hätte mit Sicherheit auch den Braunschweigern noch mal so einen kleinen Push gegeben. Ne? Also wenn man gegen den Vizemeister wirklich da noch einen Punkt holt in dieser Situation, das hätte dem Ganzen noch mal so einen kleinen Kick gegeben. Finde ich schade. Ich als Hannoveraner kann das auch mal sagen, wie ich finde. Und mein Gott, kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen, oder? Ja, also da ist ja eigentlich alles zugesagt. Ich glaube aber auch, dass sie aus der guten Leistung irgendwo noch vielleicht abschließend gesagt auch daraus vielleicht Motivation ziehen können in Braunschweig. Boah, jetzt müssen wir ein bisschen melancholisch werden, denn jetzt geht es zu der Partie Hoffenheim gegen den HSV. Ich habe ja schon gedacht, nachdem die Hoffenheimer verloren haben 4-0 gegen Nürnberg am letzten Spieltag, was ist denn da los? Die Hoffenheimer, kommen die nochmal ins Trudeln? Kommen die nochmal in den Abstiegskampf? Weit gefehlt. Der HSV kommt natürlich in die SAP-Arena, ist es meines Wissens, und gewinnt dort 3-0 gegen wirklich desolate Hamburger. Da hat wirklich nichts gepasst. Diese beiden Neuzugänge, dieser Ola Boy und dieser Sechser. Bui, haben sie bei Bui? Sky gesagt. Hm? Ola Bui und dieser neue Sechser, die haben wirklich nicht gut gespielt. Wenn ich da wirklich diesen Westermann in der Innenverteidigung sehe, ich kann mir dieses lethargische und Emo-Gehabe von diesem Typen nicht mehr antun. Und dann auch noch dieser Jacques Sua da vorne im Sturm, völlig verloren. Also Alter, sind die von dem Lasogga abhängig? Das gibt's gar nicht. Und ich mache mir wirklich Gedanken um diesen Club. Ich finde, jetzt, wo wir den 19. Spieltag besprechen, ich habe auch noch als großes Thema den HSV. Wollen wir das jetzt sofort mit einbinden? Ich würde sagen, oder? Ja, machen wir doch direkt ein Paket also draus. Über das Spiel reden. Ich finde jetzt gar nicht, dass die Hoffenheimer großartig brilliert haben. Ja, sie haben aber auch kein schlechtes Umschaltspiel gezeigt. Aber das kennen wir ja auch von den Hoffenheimern, dass sie schnell sind, dass sie durch Firmino irgendwo es auch schaffen, irgendwo schnelle, unerwartete Momente zu schaffen. Aber der HSV ist ja auch völlig da reingelaufen. Also die haben die ja eingeladen, die Tore zu schießen. Und wenn selbst Andreas Beck ein Tor schießt, dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Das stimmt. Von Çalhanoğlu bis wirklich Jacksua da vorne in der Offensive, da kam rein gar nichts. Da wirkte, also ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt, diese 8 Minuten, die es da mal bei Sky gibt oder was weiß ich. Das systemloser Fußball. Also ich weiß es nicht, ob man da wirklich über Bert van Marwijk sprechen wollen. Das müssen wir dann gleich definitiv aber dennoch machen. Aber ich glaube, diese Mannschaft ist einfach so wirr zusammengewürfelt und so kopflos. Also von Van der Vaart, der sich da so ein bisschen aus der Kritik rausnimmt, wenn du das Interview gesehen hast, der also ja gesagt ganz hat, schlimm, ganz dass schlimm. Er die anderen schlecht gespielt haben und er ja versucht, was er kann, aber mit so nach dem Motto, so hat es sich für mich angehört, er kann ja nun nicht besser mit dieser Mannschaft. Also er spricht ja auch ganz klar davon, dass die Qualität in der Mannschaft fehlt und das sollte für einen Spieler seiner Qualität und seines Stellenwertes eigentlich anders laufen, weil da stellt man sich eigentlich vor, die Mannschaft und versucht das, wie Dennis Diekmeyer auch in einem späteren Interview zu sagen, wir müssen eine Mannschaft werden. Aber was Raphael van der Vaart davon sich gibt, das ist einfach dieses typische Verhalten eines It-Girls, das irgendwo im Dschungel versucht, Punkte zu sammeln. Ja? Und für mich ist Raphael van der Vaart im Moment auch nicht mehr als irgendein It-Girl. Ist er schon Kandidat für den Dschungel? Egal, finanziell läuft es doch, oder? Ja, gut, das ist ja das Schlimme daran, dass es halt finanziell läuft. Dieser Mann bekommt immer mehr Geld und er bringt auch nicht die Leistung, die ihm das sozusagen berechtigt darstellt. Und ein Fußballspiel besteht nun mal halt nicht nur aus Eckbällen und Freistößen, das muss man auch immer dazu sagen. Das ist wahr, ja, wirklich antriebslos läuft er da rum und Ola Jon und Wasim Bui. Das sind die beiden Neuen. Die haben bei SSN gab es ja vor dem Stadion das ein oder andere Gespräch mit dem ein oder anderen eher zwielichtigen HSV-Fan, der so ein bisschen. Ich hab's gesehen, ja. War aber schön, ne? Mit den ganzen Dialekten dazwischen und so auch. War schön, hat mir gut aber gefallen. Aber hey, HSV-Fan ist HSV-Fan. Und das waren wirklich die, die ihre Meinung gesagt haben. Da hat der. Der eine gesagt, da holen sie da so zwei aus Turin, so zwei Burschen. Ja, also die können doch keinen Abstiegskampf, die können gleich zurück nach Italien, sagt er. Und wäre schön, wenn er gesagt hätte, die können direkt zurück nach Spanien, das wäre viel schöner gewesen. Ja, stimmt, so Andi Möller. Ja. Nee, wer hat das gesagt? Ja, ich glaube Möller, ne? Madrid oder... Bremen oder Möller. Ja. Oder vielleicht war es auch einfach nur... Eine Ente. Ja. aber vielleicht ist da mehr Wahrheit dran, als man denkt. Mit Sicherheit ist dieser Bui und Jon, sind das zwei gute Spieler, das wollen wir gar nicht sagen. Vor allen Dingen dieser der Mittelfeld-Offensivspieler, der hat ja einen Marktwert eigentlich von 12 Millionen. Ach, guck an. Den haben sie ja nur ausgeliehen und den konnten sie ja deswegen verpflichten, weil der Spielpraxis braucht, weil er von einer schweren Knieverletzung zurückgekommen ist. Mhm. Und Van Marwijk hat diesen Boy auch in die Nationalmannschaft berufen. Also da gibt es dann wohl auch noch einen Kontakt. Grundsätzlich muss ich sagen, ist das ja keine schlechte Idee, wenn du da so zwei junge Burschen holst, die wirklich Talent haben. Die andere Frage ist nur, können dir die helfen, wenn die in ein Mannschaftsgefüge reinkommen, wo wirklich nichts läuft, wo denen das Wasser bis zum Hals steht? Tabellenplatz 17. Als sie gekommen sind, war es Tabellenplatz 16. Aber sind das die beiden, die sagen, Mensch, Jungs, jetzt steh doch mal auf hier, jetzt reißt euch zusammen. Ja oder nicht? Sind das, wenn da so zwei Anfang 20-Jährige kommen und sagen, jetzt steht mal auf hier, Leute, das kann doch wirklich nicht sein. Da denkst du dir auch so ein Van der Vaart, fick dich, Alter. Also wäre es dann nicht lieber besser gewesen, man hätte einen etwas älteren, so ein altes Schlachtross geholt, keine Ahnung wen. Aber ich finde es grundsätzlich einen smarten Move, dass man so zwei junge Burschen holt, die mega Talent haben. Aber ich glaube, für die Situation, situativ, wie man auch sagt, sind das, glaube ich, die zwei falschen Transfers gewesen. Da hätte man wirklich einen holen müssen. Ich sage jetzt mal polemisch und Effenberg, der einfach sagt, komm, Leute, wenn ihr jetzt nicht lauft, ich hau euch in die Fresse. Ja, diese Kämpfernatur, ein Mark Wilmots oder ähnliches, ich verstehe schon, was du damit meinst. Ja. Aber die Frage, die sich für mich da stellt, eher ist, ob auch schon bei diesen Verpflichtungen irgendwo diese Denkweise immer noch nicht in den Köpfen der Hamburger gelandet ist, wo sie stehen. Denn solche Spieler, solche Perspektivspieler holt man dann, wenn man irgendwo im gesicherten Mittelfeld steht und Ambitionen nach oben hat. Aber nicht in der Situation, die wir ja hier jetzt vorfinden. Wir sehen den Hamburger SV in einer Art und Weise und sehen ihn in einer Art und Weise, die wirklich, die habe ich so noch nicht erlebt. Und ich glaube, auch viele in unserem Alter haben das noch nicht erlebt, dass der HSV so schlecht spielt. Alleine die letzten Spiele und auch die Spiele generell unter Bert van Marwijk. Da ist das Problem ganz einfach, dass die ganze Struktur einfach nicht kapiert, was Sache ist, meiner Meinung nach. Denn auch der Trainer ist ja nicht der Feuerwehrmann, der da die Eisen aus dem Feuer holt. Nein, das ist jemand, der eine funktionierende Mannschaft sicher sehr gut trainieren kann. Aber ob das in der Situation jetzt auch weiterhilft, wage ich zu bezweifeln. Ich finde auch, dieser van Marwijk-Transfer ist typisch. Ja. Dieses Hamburger Wunschdenken. Ey, der Typ ist ins Finale gekommen mit den Holländern bei der WM. Ey, super geil. Der Typ hat mit Dortmund einen klasse Ritt hingelegt und das ist ein super Trainer, ohne Frage. Das würde ich auch immer noch sagen. Aber du denkst halt, oh, es läuft schlecht, Mensch, der Abstiegskampf ruft sogar, der Fink, das war vielleicht auch ein smarter Move, aber es reicht halt nicht. Ja, dann holen wir noch einen größeren Namen, dann holen wir einen Spieler, einen Trainer mit noch mehr Reputation, mit noch mehr Ansehen. Ja, das ist aber völlig falsch. Du musst dann einen Trainer holen, der dir erstmal den Arsch rettet und nicht erstmal, ja, mit dem Trainer, der ist ins WM-Finale gekommen. Oder was EM, ich weiß es nicht mehr, ich glaube WM, ne, 2010. Es war die WM, ja. Aber in Gladbach hat man mal das Gleiche versucht, selbst auch mit einem holländischen Trainer, mit Dick Advocaat damals, nach Jupp Heynckes. Da hat man auch gedacht, ja, mit Jupp Heynckes ist es nicht gelaufen, weil er einfach nicht mehr zeitgemäß war, dass das falsch war, diese Denkweise, hat man ja spätestens beim Champions-League-Sieg letztes Jahr gesehen. Aber dann hat man auch mit Dick Advocaat, oder wie ich gerne sage, Schwanz Anwalt, einen Trainer geholt, der natürlich nach außen eine sehr starke Reputation hatte, auch einen sehr großen Stellenwert, aber der funktionierte halt auch in dem Moment nicht. Ja. Und das funktioniert jetzt wiederum nicht. Also, jetzt sind natürlich da die Fragen. Ne? Was macht man jetzt? Die Fragen kommen, wäre natürlich jetzt schon groß, der Hans-Jörg Kreuzer. Wie heißt denn der mit Vornamen? Michael? Michael, habe ich auch gerade gedacht, ja. Michael Kreuzer? Ich bin mir nicht so sicher. Christoph Kreuzer. Hans-Jörg ist, glaube ich, dann im Grunde genommen immer noch die bessere Wahl. Die bessere Wahl, ja. Oliver heißt er doch, oder? Olli! Und Olli Kreuzer! ich weiß nicht, wie der heißt. Er heißt doch Oliver Kreuzer. Oliver Kreuzer, hört sich gut an. Michael aber genauso richtig, finde ich. Vielleicht heißt der Oliver Michael. Oliver Michael Kreuzer. OMK. OMK, Oliver Michael Kreuzer. Das ist ja ein geiler Name. Oliver Michael. Das ist ja scheiße. Ich gucke gerade mal im Wikipedia da. Nicht wundern, ich bin sehr verschnupft. Ich merke es gerade selber. Das schreit doch gerade nach einem neuen Shirt im Spreadshop. Im 4x12er Shop. Oliver Michael. da wurde Oliver Michael Kreuzer. Ey, das ist ja, sag das mal 10 Mal hintereinander. Ey, dir fliegt das Hirn raus. Er heißt übrigens wirklich Oliver Kreuzer und hat noch nicht mal einen zweiten Namen. Also. Wo steht das, dass er keinen zweiten Vornamen hat? Bei Wikipedia. Das sagt man so. Weiß, Wikipedia ist auch lückenhaft. Also ich glaube schon, dass da Michael drin steht. Vielleicht schämt er sich dafür auch. Und ja, das kann natürlich sein. Vielleicht hat er auch das ähnliche wie so ein Dieter-Syndrom auch dabei. Ne? Ich denke mal, er hat das Oliver-Michael-Syndrom. Und das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Dieter! Also ich bin mir... Ich weiß es nicht genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er... Also er sieht zumindest aus wie ein Oliver-Michael. Ja, er hat auch den 3-Tage-Bart eines Oliver Michaels. Ne? Also, jetzt nochmal. Jetzt nach dem Spiel gegen Hoffenheim wurde Oliver Michael Kreuzer ja schon darauf angesprochen, wird Bert van Marwijk am kommenden Spieltag auf der Bank sitzen? Hat er gesagt, hundertprozentig ja. Natürlich, da bin ich auch sicher, dass es so sein wird. Es ist, glaube ich, relativ kurzfristig, dass man den Trainer jetzt schon entlässt. 5 Niederlagen in Folge, muss man nochmal sagen, das ist auch eine Ansage. Aber willst du den Trainer wirklich wieder entlassen? Wen holst du da? Da wurde ja von den Kollegen da, von den HSV-Fans vorm Stadion, wie heißt der eigentlich? Der Stadionname wechselt auch. Das passt auch zu diesem identitätslosen Drecksverein in der schönsten Stadt der Welt. Da heißt sie mal ein Dreivierteljahr AOL-Arena, dann Intep-Tech-Arena, dann heißt sie HSH Nordbank Stadium. Ja, und danach Oliver Reck Gedächtnispark. Aber das war ja der in Bremen. Aber nein, es ist wirklich eine schwierige Situation. Wen holst du da? Holst du wirklich Magath? Ach ja, Magath. Der macht es auch nicht für 2,50 Euro. Nee, mit Sicherheit nicht. So, und wenn ich dann so Trainernamen wie Jol und so weiter höre, das hatten wir doch alles schon. Also warum jemanden holen, den man schon hatte? Der ist ja gegangen, als es gelaufen ist, muss man noch sagen. Ja, aber das bringt ja trotzdem nichts, da den Schritt zurückzumachen. Ja, aber ich sehe jetzt genauso, wen holst du da? Peter Neururer ist besetzt. Was willst du machen? Winnie Schäfer hat in Dings verlängert. Ja, das war Feierabend. Wir hatten ja, das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her, da haben wir ja gesagt, man müsste eigentlich so eine Taskforce gründen. Irgendwie aus Winnie Schäfer und Peter Neururer. Und wer war der Dritte? Ja, ich sag mal, einen Strunz kannst du auch immer dazustellen. Ne? Ein Strunz? Ja, als Manager. Hat er noch in Wolfsburg schon toll gemacht. Ja, stimmt. Also da musst du anscheinend langsam so einen Feuerwehrmann holen. Und ich glaube, Magath, der würde da ordentlich was wegschleifen, sag ich mal. Der würde da seine Medizinbälle rausholen und den mal wieder ein paar Tugenden reinprügeln. Die Frage ist natürlich wieder, ich finde, das ist ein toller Trainer. Die Bayern haben zweimal das Double mit dem geholt. Aber der mag meinetwegen jetzt kommen, mag da auch alte Tugenden reinprügeln, nur was ist dann danach? Geht's dann wieder los? Holt er dann wieder 46 Spieler? Weißt du, das ist halt dieses komische bei Magath, ey, das ist ein guter Trainer mit Sicherheit, aber wenn der dann wieder anfängt zu shoppen, da denke ich mir auch mal, der Typ ist komplett geisteskrank und da habe ich richtig Angst vor, dass er dann diesen Kanal Hamburg oder HSV noch weiter verstopft mit irgendwelchen. Ja, aber er wird es ja nicht können. Er wird es ja nicht können. Als er Ali Karimi damals geholt hat zu Schalke, da habe ich auch gedacht, jetzt dreht er völlig durch. Ja, aber er wird's ja, darum wird er auch nicht zum HSV gehen, meiner Meinung nach, weil er es da nicht kann. Er hat da nicht diese finanzstarke Investorgruppe dahinter stehen oder sowas, die jetzt sagt, hol mal wen du willst. Das glaube ich nicht. Genau das würde ich nämlich sagen. Genau da hat er diese finanzstarken Investorgruppen. Der hat ja gesagt, wenn der Magath kommt, bin ich hier dabei, Freunde. Hast du recht mit, aber sagen und tun ist dann auch immer zwei Paar Schuhe. Der Kühne, der tut. Das sage ich dir aber. Das ist ein Tour, ja? Das ist ein Tour. Mhm. Ja, also das glaube ich wirklich. Der. Ja gut, aber welchen Spieler holst du dann? Dann nenn mir einen Spieler. Erstmal musst du den Ist-Bestand abchecken. Und der ist definitiv nicht absteigbar. Also diese Mannschaft, die steigt nicht ab, wenn du da richtig irgendwie da mal eine Mannschaft draus formst. Bin ich der Meinung. Mhm. Ja, oder nicht? Ja, ist schon richtig. Aber ich glaube, dass da jetzt wirklich schon Hopfen und Malz verloren ist. Die Sache ist gegessen. Das geht weiter so. Das wird weiter so gehen. Da bleibe ich bei. Aber mit dem Thunderfart, mit Çalhanoğlu und Badej finde ich ja eigentlich auch ganz gut. Das ist der Tar sowieso, da kommen wir später nochmal zu. Ja, mit dem tollen Vertrag. Ja, genau. Mit dem Lahm, das ist ein geiler Verteidiger. Du hast auch einen Adler eigentlich im Tor, der eine gute Mannschaft auf den Rückhalt gibt. Auch der Droppen, die ist auch eine geile Sau. Ja. So, das ist alles gut so. Du musst jetzt halt nur mal irgendwie aus dem Quark kommen und dass die, wie Taifun Korkut das immer sagt, Solidarfußball spielst. Denn nur so kommst du dort raus. Du kannst nicht auf einmal anfangen, hier 5 km/h schneller zu laufen und auf einmal die große Distanzschüsse auszupacken und Hackespitze 1, 2, 3, das geht nicht mehr, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht. Jetzt heißt es, Solidarfußball zu zeigen. Und dieser Begriff, der nervt mich schon so sehr, wie er auch stimmt. Denn jetzt musst du für den anderen kämpfen. Jetzt muss ein Van der Vaart für Çalhanoğlu kämpfen, der Boy muss für Lahm kämpfen. Alle müssen hintereinander zusammenstehen und müssen sich den Arsch aufreißen. Also jetzt gilt das wirklich. Der Typ, der Verein, der steigt ab. Ich schwöre es dir, wenn das so weitergeht. Ja. Dann ist die Alster ein Brand. Ja, dann ist die Kacke am Dampfen, aber richtig. Ja. Na, stell dir mal vor, dieses große Stadion, diese großartige Stadt in der zweiten Liga. Und stell dir mal vor, die Pauliraner steigen auf. Ja, das würde mich dann sogar in dem Moment freuen, einfach weil ich ein dummes Schwein in der Hinsicht bin. Aber man stelle sich doch mal vor, der HSV am ersten Spieltag der zweiten Liga gegen Erzgebirge Aue. Das würde mich noch viel mehr freuen. Ich sehe gerade, die Pauliraner sind Sechser. Ist gar nicht so unrealistisch, dass sie aufsteigen. Eieieiei. Also, tja. Was sagst du? Trainerwechsel oder was? Dritten Trainerwechsel in diesem Jahr oder zweiten Wechsel, dritten Trainer? Für mich ist das, ist die Situation in Hamburg einfach, da kommt auch zu viel an die Öffentlichkeit, vielleicht liegt es auch daran, aber es ist doch einfach lächerlich. Man bekommt damit, dass Bert van Marwijk irgendwie nach der Niederlage erstmal 3 Tage nach Hause fährt, um mit seinem Hund Gassi zu gehen und seine Enkelkinder zu sehen. Dagegen ist jetzt zunächst mal nichts zu sagen, dass das ein Familienmensch ist. Das kann er ja machen, wie er lustig ist. Da denke ich mir immer. Ja. Du kannst ja natürlich sagen, komm, Alter, Leute, wir machen jetzt hier keinen Urlaub, wir prügeln jetzt 7 Tage die Woche durch. Mhm. Du kannst natürlich sagen, ja, dann kotzen die völlig ab. Du kannst natürlich auch sagen, okay, jetzt machen wir erstmal 2 Tage frei und kriegen erstmal die Birne frei. Also, ja, das ist aber schon so oft passiert, Chris. Ja? Ja, das ist doch schon so, das war doch schon unter Fink die gleiche Scheiße. Also ich kann doch auch nicht sagen, wenn ich einen scheiß Samstag hatte, jetzt bleibe ich erstmal Montag, Dienstag zu Hause. Auch wenn ich es diese Woche so mache. Aber das ist doch völlig egal. Also als Fußballtrainer beziehungsweise als Fußballlehrer, und der wird sicher nicht sehr schlecht bezahlt werden beim Hamburger SV, glaube ich, da muss man nach einer Niederlage wenigstens seine Spieler ein bisschen an die Hand nehmen. Ich sage ja nicht, dass man da irgendwelche Medizinbälle oder ähnliches auspacken muss, aber da muss man das Spiel analysieren. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie erst Mittwoch wieder mit dem Training anfangen, dann haben die Mittwochtraining, wo die ein bisschen körperlich machen, dann machen die Donnerstag das und dann ist Freitag schon wieder die Abreise. Das reicht nicht, um in der Bundesliga zu bestehen. Das reicht einfach nicht. Das macht Pep Guardiola auch nicht. Der fährt auch nicht nach Spanien oder Favre in die Schweiz und trifft da erstmal seinen Hund. Da soll er den verdammten Hund mit nach Hamburg nehmen. Ist mir doch scheißegal. Aber so. Scheißegal. Aber so kann das doch nicht weitergehen. Also, wenn es so weitergeht, dann steigt der HSV zu Recht ab. Und es würde mich auch irgendwie ein bisschen in der Hinsicht freuen, dass dann immer dieses Dino-Sache da mal endlich aus den Köpfen verschwindet. Weil das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Nur weil sie noch nie abgestiegen sind, heißt das doch nicht, dass sie nie absteigen werden. Ja, mit Sicherheit nicht, aber. Also, ja. Dann ist die Streak tatsächlich gerissen, ne? Dann können sie sich die Uhr, die sie da mit dem HSV-Ding hängen haben, mal in die Haare schmieren. Also nullen. Mann. Haben sie erst repariert, ne? Sie erst stehen geblieben. Ja, merkt man auch wieder, ne? Ganz selbst eine Digitaluhr, eine 60er-Jahre-Technologie kriegen sie nicht zum Laufen. Vielleicht kommt Uwe Seeler bald als Libero wieder zurück. Das kann er ja vielleicht noch. Das wär's. Jetzt kommen wir mal zu den Leverkusenern und dem VfB Stuttgart. Die haben ja relativ unglücklich letzten Mittwoch gegen die Bayern verloren. Sie sind nur noch unglücklich. Die machen richtig gute Spiele, die Stuttgarter, ja. Und kriegen immer in den letzten Minuten nochmal den Schlag in die Fresse im Moment. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Also wenn es nicht so lustig wäre, wäre es fast schon tragisch. Weil man sieht die Stuttgarter, die wirklich aufopfernd kämpfen. Man sieht auch einen Trainer bei den Stuttgartern, der anscheinend wirklich einen Draht zur Mannschaft hat. Das fällt mir immer mehr auf. Also da sieht man wirklich, dass da was stimmt. Dass da ein Zusammengefühl ist, was man zum Beispiel, wie eben besprochen, mit dem HSV halt vermisst. Aber wenn natürlich die Ergebnisse ausbleiben, wenn es immer so ist, dass man diesen Lucky Punch der anderen Mannschaft oder irgendeinen Bicycle-Kick am Ende in die Schnauze kriegt, ja, dann ist es schwierig, eine Mannschaft weiter zu motivieren und dann geht es auch bergab und im Moment sieht es leider auch so aus, dass es für den VfB Stuttgart eher nach unten geht. Man muss sich jetzt ganz schnell fangen. Das ist das Wichtigste. Definitiv. Die muss natürlich auch erstmal alle wegstecken, die Nackenschläge, ne? Ja. Wenn du da halt 1-1 spielst gegen fucking Bayern, ey, da denkst du dir, Alter, hier ist immer... Wenn wir gegen die unentschieden spielen können, dann können wir mindestens gegen Leverkusen gewinnen. Ja, aber es ist halt so, wenn du jetzt die Stuttgarter siehst, die jetzt auf dem 13. Tabellenplatz mit 19 Punkten, ja, das sind 3 Punkte zum HSV, zum 17. Ja. Und klar haben die von den Vereinen da unten eigentlich noch fast die beste Tordifferenz mit -5. Aber man sieht halt auch, dass halt, wenn diese Spiele immer weiter verloren werden, wenn es immer weiterhin so geht, dass 0 Punkte dabei rausspringen und bis jetzt halt nur 5 Saisonsiege, dann ist das einfach zu wenig für die Ansprüche der Stadt, des Vereins und auch der Spieler, die da spielen. Sie sagen es. Gerade dieses Umfeld da mit Mercedes und so, Alter, ey, das ist eine der gesündesten Regionen Deutschlands und dass sie da wirklich so seit Jahren durchschnittlich in der Liga rumdümpelst, das ist wirklich beschämend, muss man sagen. Beschämend. Ricky sagt das ja auch immer irgendwie, du hast da ein gesunde Infrastruktur und die Strukturen vom VfB, die sind wirklich so antiquiert, das ist, ja, da muss man wirklich mal gucken, ob da nicht auch so eine Reform im Hause stehen sollte, wie beim HSV. Aber bitte, Plus, bevor es zu spät ist, wie beim HSV. Richtig. So, ansonsten, gab es was Denkwürdiges in der Partie? Nee, ich wollte jetzt nicht sagen, dass das so die denkwürdige Partie war. Derdiok hat natürlich getroffen, was für ihn sehr erfreulich ist, was natürlich nach dieser Trainingsgruppe 2-Geschichte in Hoffenheim wirklich auch eine Bestätigung für den Jungen selber ist. Ich habe aber immer damit gerechnet, dass er eigentlich aus seinem Formtief wieder rauskommt, weil er war nie ein schlechter Stürmer. Dann bleibt natürlich noch zu sagen, nach 3 Niederlagen in Folge, Leverkusen festigt den 2. Tabellenplatz auch ein bisschen wieder. Ja. Und ja, auch Sammy Hipp hier wird auch jetzt wieder ein bisschen zufrieden sein. Wobei ich auch, genau wie ich bei dem Trainer der Augsburger denke, dass es Jensen Button ist, bei Sammy Hipp hier bin ich mir fast sicher, es ist Dolph Lundgren. Meinst du, der macht das nebenberuflich, Dolph Lundgren? Ja, also wenn der irgendwann mal zu Eye of the Tiger rauskommt aus den Katakomben, dann weiß ich Bescheid. Ja. Dann ist es Ivan Drago. Ja, das kann gut sein. Da möchte ich deiner blühenden Fantasie natürlich nicht reinreden. Ja, danke. So, was haben wir denn als nächstes? Da haben wir die Schalker. Hm. Ja. Die Schalker. Die Schalker, die den Gladbach an den vierten Tabellenplatz weggenommen haben. Oh. Die Schalker in einer wirklich aufstrebenden Form, kann man nicht anders sagen. Eigentlich, wie auch du auch schon seit dem Rückrundenauftakt spätestens gesagt hast, wenn es da läuft, dann wird es auch laufen. Jetzt mit 34 Punkten. Platz 4 ist natürlich genau die Region, wo die Schalker hinwollen. Und es sind auch wenig Gegenargumente mittlerweile für Keller zu finden, weil er macht es ja anscheinend richtig jetzt im Moment. Ja. Wobei bei ihm halt die Gefahr besteht, verliert er jetzt einmal oder mindestens zweimal, dann ist die ganze Sache wieder gegessen und es wird wieder über den Trainer spekuliert. Also es ist ein Feuerwehrstuhl weiterhin. Allerdings natürlich auch das Ergebnis sehr stark gegen den VfL Wolfsburg, der auch schon wieder verliert. Das muss man auch dazu sagen. Eine gute Partie von Kevin De Bruyne. Ja. Was hatten wir in der letzten Ausgabe nochmal gesagt? Wie heißt der? Ja, De Bruyne haben die bei Steigen. Kevin De Beukeler heißt der jetzt. De Beukeler, genau. Ja. Kevin De Beukeler. Hat eine gute Partie gemacht, sehr engagiert, viele Torschüsse. Hat sich auch eine Gelbe abgeholt. Also der hat wirklich sich aufgerieben. Und dann natürlich diese Aktion von Daniel Caligiuri, nicht wahr? Ja, er ist gesperrt. Der zum Schiri gesagt hat, du alter Zipfelklutscher! Hat er so gesagt, ja? Meine ich abgelesen haben, zu haben von, von den Lippen. Ja. Und er hat auf jeden Fall irgendwas Böses zum Schiri gesagt und der fehlt jetzt erstmal. Ich mag den Jungen ja. Ich finde den gut. Es ist auf jeden Fall ein sehr gestandener Profi, der in den letzten Jahren halt auch immer eine Aufwärtsentwicklung gezeigt hat. Ja, da geht es immer weiter aufwärts. Großartig bei den Freiburgern gespielt und eigentlich der normale Move, dann zu so einem Club wie Wolfsburg zu gehen, aber spielt er ja jetzt auch nur, weil der Virinha verletzt ist und es ist wirklich ein guter Junge, also ich mag den sehr, den würde ich auch mal gerne bei 96 zum Beispiel sehen, dass man mal sagt, Mensch, Junge, tu es. Aber, aber das 1-0 natürlich von, das Tor war von Santana, ganz klar. Ja. Boateng hat das Ding da so reingewurschtelt, Santana kriegt das Ding in die Fresse und der kullert rein. Da glotzt natürlich auch so ein, wie heißt der, Diego Benaglio Blöde. Also den hasse ich ja. Also den hasse ich ja. Also, das ist, also wenn der sich nicht bald outet, also ganz im Ernst. Also das ist eine Frau, glaube ich. Ach so, ja gut. Ich glaube, das ist eine Frau. Und dann gibt es den großen Eklat. Pocho, warum spielt der dann bei den Männern mit? Ja, okay. Und dann wird Wolfsburg zurückgestuft in die vierte Liga, oder? Wird geschlossen werden die. Die Fußballabteilung. Alles. Die Stadt. Wird geschlossen, weil der eine Frau ist. Ja. Ich glaube, das ist eine Frau. Ja, ich habe ihn so nah noch nicht kennengelernt. Du bist mir da einiges voraus wahrscheinlich. wer auf der Wolfsburg feiert, der kennt auch Diego Benaglios Intimsphäre, glaube ich. Ja, absolut. Also da könnt ihr euch, also mark my words, nach seiner Karriere wird er sagen, ich oute mich. Und alle denken, jetzt ist der auch schwul. Schlimmer, er ist eine Frau. Ja. Maxi Arnold staubt das Ding ab. Hat er gut gemacht. Ich finde den Jungen jetzt nicht so pralle, aber irgendwie wird er doch abgefeiert in Wolfsburg. Und dann ein schönes Tor. Großartig gemacht vom Niederstädter. Niemeyer. Nie wieder. Ah, die 33 von Schalke. Niedermeyer. Neustädter, so heißt er. Der Groschenroman. Der Groschenroman, genau. Hat einen Schuss angetäuscht und steckten aber lieber durch zum Prinz. Und der macht das Ding eiskalt. Fantastisch, großartig. Wenn der Prinz seine Leistung oder beziehungsweise seinen Fitnesszustand konservieren kann, dann ist der Typ so viel wert für diesen Verein. Nicht nur, weil das ein guter Kicker ist, sondern weil der einfach was ausstrahlt. Mir scheißegal, ob der eine komische Frisur hat oder einen komischen Namen. Der Typ ist eine Granate, ohne Scheiße. Ja, man muss sich die Statistiken alleine mal angucken. Ne? 6. Tor für Kevin Prinz Boateng im 14. Spiel für Schalke. Ja. Dann gegen Wolfsburg an den meisten Torschüssen beteiligt. 6 von 13 und gewann gute 59% seiner Zweikämpfe, was natürlich auch auf der Position echt mal eine starke Ansage ist. Ja. Und dann Also ja, das wirst du jetzt nicht so gerne hören, weil du möchtest ja verständlich in die Champions League. Ich sage immer, Gladbach gehört in die Euroleague, damit ihr da nicht unter die Räder kommt. Ihr könnt eine gute Rolle in der Euroleague spielen mit Wolfsburg, das glaube ich schon. Aber wenn dann da auch noch der Julian zurückkommt, von dem ich ja so viel halte, dann haben die berechtigte Ansprüche auf Platz 4, absolut. Ja, das kann ich auch nicht verneinen, das stimmt schon. Und wenn der Hunter, wenn der wieder ins Rollen kommt, das ist schon sehr gut. Sowieso die Schalker ja vor der Saison von mir so ein kleines Privatprojekt. Die mag ich ja ganz gerne. Max Meyer, wie sie alle heißen. Und auch Santana, der ja letzte Woche schon fantastisch gespielt hat, heute wie oder an diesem Spieltag wieder eine gute Leistung. Also das ist wirklich klasse. Ich mag den Martip da, seinen Innenverteidiger-Kollegen, nicht so gerne. Aber war der Uchida gesperrt, ne? Mhm. Ich glaube, der war gesperrt. Wenn dann der Höwedes wieder in die IV rückt, neben. Du hast auch noch Papadopoulos, der da langsam wieder fit wird. Ja, ne? Der auch, genau. Uchida auch ein guter Rechtsverteidiger. Dann der Kolasinac da hinten links. Das ist eine schöne Truppe. Ich mag die Schalker. Ich guck die mir gerne an. Und ich würde mich freuen, wenn die in die Champions League Quali kommen. Pocho, du sagst natürlich, das wäre natürlich eine Scheiße, wenn die in die Champions League Quali kommen. Oh, die können gerne in die Champions League Quali kommen, wenn Gladbach Zweiter wird. Das, nichts anderes habe ich mir von dir natürlich jetzt. Ja, Entschuldigung. Ich bin doch sonst so ein Sommelier, dann kann ich doch jetzt mal ein bisschen auf die Kacke hauen, oder? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Augsburg gegen Bremen, das nächste norddeutsche Sorgenkind. Haua, haua, haua. Ich würde mir so wünschen, wenn ich die Augsburger sehe hier auf dem Bild, dann würde ich mir so wünschen, dass die Augsburger vier Ecken zwei Elfer vorne am Trikot hätten. Das ist doch unsere Mannschaft im Moment, oder? Augsburg, ja. Ja. Und das, wenn der Weinstil mal irgendwie hier zum Doppelpass oder so geht, die haben doch dann immer diese Plaketten am Revers. Mhm. Wenn da einfach mal 4 in 2 ja, ja, ja, ja. Das wäre fantastisch. Das wäre großartig. Hast du da, ich glaube, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe die Zusammenfassung ein bisschen geguckt. Ja. Die Augsburger aber halt genau wie in den letzten Wochen einfach stark, spielerisch einfach stark. Natürlich war bei dem Spiel einiges, dass Dutt negativ aufgefallen ist, aber dem fällt ja auch negativ auf, wenn der Ball zu wenig Druck hat und bringt das als Argument der Niederlage an. Garcia sieht die gelb-rote Karte und Spieler des Spiels André Hahn, auch das hatten wir ja auch öfters in letzter Zeit. Wer ist dieser Hahn? Ja, genau. Who the fuck ist Hahn? Ja. Aber die Augsburger bleiben halt weiterhin stark und sie bleiben wirklich in einer Tabellenregion, wo man sie nicht erwartet hat. Sind weiterhin Neunter mit 28 Punkten und haben damit Tuchfühlung auf den 6. Platz. Und das ist einfach nur stark und das macht Spaß, dazu zu gucken. Von Nobodies und von den grauen Mäusen der Liga hin zu einer Mannschaft, der man gerne zuguckt. Chapeau und Hut ab. Oh. Mensch, also ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gesehen habe. Ich bin doch jetzt so ein Freund von dieser Sky Anytime Bundesliga-Ecke. Ja. Habe ich gesehen. Hast du einfach überschaltet wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mainz gegen Freiburg. Das Ergebnis halt. Unspektakulär, klare Sache für Mainz. Die Mainzer natürlich auch mit einem immens wichtigen Sieg, um in ihrer Tabellenregion da oben im oberen Drittel weiter dran zu bleiben. Und man sieht natürlich, dass sowohl Ho als auch Co. getroffen haben, was natürlich wirklich eine Aussagekraft hat. Ne? Ey, war das Tor von Co. geil? Richtig, ganz genau. Ey, die Wolfsburger, ne? Ey, da denke ich mir wirklich, ich weiß nämlich noch ganz genau, als ich da, wie du gerade erwähnt hast, als ich da auf dieser leicht dekadenten Feier war in der Wolfsburg, haben sie noch gesagt, ja, ist gar nicht so schlimm, dass der Co. weg ist. Er ist ein guter, engagierter Typ, aber der überdreht immer und also im Prinzip, das wird nichts. Habe ich mir nur gedacht, okay, weil ich konnte dazu nichts sagen, habe den selten gesehen. Und jetzt kommt der da zum Tuchel. Und da macht der ein Tor. Das war doch die Geschichte, wo er ihn aussteigen lassen hat und dann den oben links reingeschlinzt hat. Ja, überragend, großartig. Mich freut es für die Mainzer. Ich finde es natürlich genauso schade für die Freiburger. Es ist halt auch schade für den Trainer wieder und den wir auch sehr in unser Herz geschlossen haben hier in diesem Podcast-Projekt. Allerdings ist es auch so, dass unten halt viel Bewegung im Moment drin ist und die Freiburger auf dem Relegationsplatz sicherlich bleiben werden. Man sieht ja die Bremer auf Platz 12 mit 20 Punkten und die Freiburger mit 17 und die Bremer da sogar noch mit einem schlechteren Torverhältnis. Also von daher kann es da ganz schnell gehen. Ja, ich guck mal gerade auf die Tabelle. Ja, ja, du hast es richtig gesagt. Scheiße. Man weiß gar nicht, wer da jetzt noch absteigen soll. Ich finde, die letzten beiden, die können ruhig absteigen, wie es jetzt so ist. Mhm. Na, eigentlich könnte Wolfsburg und Leverkusen absteigen. Aber, sieht schlecht aus in der Hinsicht. Leverkusen hat jetzt 40 Punkte, damit ist, glaube ich, noch niemand abgestiegen. Nee, Ricky hat ja auch den Bayern schon gratuliert zum Nichtabstieg. Ja, ist ja auch nett von ihm, ne? Ja, danke. Ricky, auf diesem Wege, ich liebe dich so sehr. Ganz dolle. Aber das Tor von Thiago gegen euch, das war trotzdem ganz cool. Ja, nett. War es nett. Hm? ja, für Freiburg wird es leider eng. Eng wird es bestimmt bis zum Ende der Saison, da gebe ich dir recht. Allerdings kann es auch da wirklich so sein, dass Mainz ist so ein bisschen auch eine Wundertüte, wenn man gegen die spielt. Ja, ne? Ja. In der einen Partie wie jetzt gegen Mainz haben sie nicht den Hauch einer Chance, in der nächsten Partie zu Hause gewinnen sie auch vielleicht gegen ein Team aus dem ersten Tabellendrittel. Mhm. Von daher sehe ich bei Freiburg nicht so die Probleme wie zum Beispiel in Bremen und in Hamburg. Also ich sehe da größere Probleme bei den Nordclubs. Ja, die müssen in die Relegation kommen. Ich guck mal schnell, wer ist denn gerade auf dem Relegationsplatz in der zweiten Liga? Das ist der Erste! FC Kaiserslautern! Oh. Hey! Freiburg gegen Lautern? Da kann man sich schon mal durchsetzen. Da kann man sich durchsetzen, da sollte man sich auch durchsetzen. Aber ist natürlich auch die Frage, ob in der zweiten Liga weiterhin Lautern da oben seine Kreise ziehen wird. Ne? Was ist eigentlich, wer Erster ist in der zweiten? Ja, der erste FC Köln. Das gibt es doch gar nicht. Nächstes Jahr Gladbach-Köln. Das wäre wieder schön, ne? Das weiß ich ja. Das sind 6 sichere Punkte für die Gladbacher, das ist natürlich klar. Aber man sieht natürlich auch in der zweiten Liga, dass dahinter das richtig eng ist, weil Kaiserslautern hat 31 Punkte und der 6. St. Pauli hat auch 31 Punkte. Also da ist noch nichts gegessen. Ja, ich sehe es auch gerade. Union Berlin in der ersten Liga, wie geil wäre denn das bitte? KSC ist Vierter. Ja. Ich war früher so ein KSC-Fan. Die Eurofighter-Szene, oder? Als mit Hessler und so. Ja. Das war super. Das war echt klasse. Oder was heißt Fan? Sympathisant, genau. Ja. Hm. Großartig. KSC in der ersten Liga, ey, wie geil, Mann. Hab ich gar nicht mitbekommen. Was machen die da vorne? Die haben doch so einen tollen Trainer. Ja? Ja, so einen etwas mehr beleibten Trainer, der halt auch wirklich so ein Original anscheinend ist. Ich kenne ihn auch nicht, aber Interviews, die ich mit ihm sehe, da muss ich immer sehr, sehr herzhaft lachen. Ich mag den Trainer von Bielefeld sehr gerne, diesen... Ja, Mini-Pleeman da, ne? Super. Ey, wenn er Interviews gibt, also ich kenne nur seine Interviews aus dem DFB-Pokal, von damals, sage ich mal. Cooler Typ, wirklich. Ja, aber Pothead, ne, glaube ich. Naja. Ja. Das kannst du besser beurteilen. Ja, das ist wahr. So, jetzt kommen wir zu einer Partie, die du auch wesentlich besser beurteilen kannst, aber die wir beide nicht live gesehen haben, denn ich war am 50. Du warst am Fließband. Ja. Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach. TuS Gladbach heißen sie. Das ist richtig. Ja, die Gladbacher mit einer guten ersten Halbzeit, mit einem offenen Schlagabtausch. Man hat das auch öfters gesehen, aber die Hannoveraner eben mit dem Taifun im Rücken, würde ich fast sagen, um es mal bildlich auszusprechen, im Moment einfach, ja, besser, muss man sagen, wie es ist. Die Chancen ausgenutzt, und wenn bei Gladbach dann halt nicht 100% von den Säulen wie Max Kruse und Raphael kommt, dann wird es schwierig. Aber es ist auch meiner Meinung nach vermessen, was ich von vielen Gladbach-Fans in meiner Timeline und so weiter gelesen habe, dass da direkt gemeckert wird. Also es geht mir auch auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin froh, wo die Gladbacher stehen. Ich möchte natürlich, dass sie jetzt auch langsam wieder gewinnen nach 2 Niederlagen, aber das passiert halt. Man verliert auch mal. Wer ist der nächste Gegner von euch? Freitag gegen Leverkusen zu Hause. Ja. Es gibt die ersten Unkenrufe in Richtung Max Kruse, nicht wahr? Ja, der Express berichtete halt darüber, dass so das Samba-Ticket gegebenenfalls verloren geht, wenn es so weitergeht. Aber der Express berichtet ja auch, wenn Max Kruse sein Auto neu lackiert. Von daher muss ich da nicht immer die höchsten Töne drauf sprechen. Aber sie haben natürlich in der Hinsicht recht, dass er sich nicht eine Tiefform leisten kann, um halt, wenn er mitfahren möchte zur WM, dann muss er weiterhin starke Leistungen bringen. Und in letzter Zeit hat er da ein bisschen Ladenhemmung. Ja, das stimmt schon. Ja, ich habe natürlich auch nur die Zusammenfassung gesehen. Mhm. Und die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Überraschenderweise. Ich war ja schon überrascht, dass man Wolfsburg 3-1 besiegt hat. Jetzt auch noch den Champions League Power Aspiranten. Mhm. Borussia Mönchengladbach 3:1. Aber ich habe dir auch schon geschrieben, ich habe mich ja auch gefreut. Ja, es ist ja auch so, dass ich jetzt durch dieses Podcast-Projekt und so weiter ein paar Menschen kenne, die auf Hannover stehen und dann freue ich mich auch für die. Das ist natürlich schön, ne? Ocho. Man muss auch gönnen können. Allerdings hätte Gladbach gegen Hannover gewonnen, hätten wir uns nicht gefreut. So. Das war... sind natürlich die Hannover. Ja, das ist ja auch klar. Man sieht es ja auch, die ganzen reichen Menschen wohnen ja nicht umsonst da, wo du wohnst. Ne? Wenn man nicht mal Mülltonnen vor der Tür hat. Natürlich die schönste Geschichte. Der Mann, der in Hamburg vom Hof gejagt wurde, Artyoms Rudnev, trifft natürlich erneut. Das ist ja selbstverständlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war natürlich ein Tor. Es war so ein Kopfball gedropse. Was war da mit Mats los? Mats, das wirst du wahrscheinlich nicht wissen. Ich als Fußball-Almanach. Mats steht für Marc-André Ter Stegen. Ja? Ach was. Was war da los? Den musst du haben. Den musst du nicht mehr haben, aber es ist so in den letzten Wochen ein bisschen abzusehen. Ich glaube, dass dieses ganze Wechseltheater und so weiter tut auch Marc-André Ter Stegen nicht gut. Er ist ein junger Mann, über den im Moment sehr, sehr viel, ja, aber sehr, sehr viel Presse einbricht und so weiter. Und dann ist man vielleicht mit seinen Gedanken auch mal kurz woanders. Vielleicht hat er auch gerade eine attraktive Frau im Hannover-Block gesehen oder sowas, man weiß es nicht. Aber jetzt mal ernst gesagt, an den Toren, das sind alles Sachen gewesen, die passieren, genau wie die Niederlage, genau wie die Tore, genau wie die Nachlässigkeiten. Das sind Sachen, die halt passieren, aber trotzdem ist es so, dass Gladbach immer noch ganz gut dasteht. Und wie ich eben schon sagte, die Hannoveraner haben sich dadurch ein bisschen aus dem Abstiegstrubel ein bisschen befreit und das ist auch gut so. Ja, vor dem Start der Rückrunde habe ich ja auch gedacht, die 96er, die sind komplett drin im Abstiegskampf, das sind sie auch immer noch. Aber mit so welchen Leistungen, da kann man sich da auch ganz, ganz schnell an den eigenen Haaren rausziehen aus diesem Abstiegssumpf. Und jetzt kommt, wer ist denn der nächste Gegner? Wenn man das jetzt wüsste, nicht wahr? Ja, das ist natürlich eine das Frage, ist, die sich hier sicher nicht beantworten lässt. Allerdings Spieler, Clubs. Das ist... der, ja, da muss man da auch im Prinzip einfach dann sagen, dass Hannover am Sonntag, den 9.2. in Schalke oder auf Schalke spielt. Ach, deswegen finde ich es bei Samstag nicht, weil sie gar nicht Samstag spielen. Mhm. Ah, auf Schalke. Auf Schalke, ja. Wird hart. Das sind ja so zwei Mannschaften, die so ein gewisses Momentum gerade haben, ne? Ja, richtig. Und da muss natürlich einer aus diesem Spiel herausgehen, der sein Momentum in dem Moment verliert. Ne? Und wieder trifft Mlapa. Tja. Stimmt er sich so ein bisschen an Max Kruse vorbei? Nein. Das glaube ich nicht. Ja. Mlapa hat natürlich jetzt den Vorteil, dass er jetzt irgendwo ein bisschen die Luc de Jong-Position besetzt. Das heißt, derjenige, der reinkommt, wenn es eigentlich gar keinen mehr interessiert. in dem Fall hat er dann natürlich das wieder genau richtig gemacht, so wie er es schon mal gemacht hat, dass er dann einfach nicht spielt, dann eingewechselt wird und dann das Tor macht. Aber es ist natürlich ein Tower vorne und den hast du sonst mit den Spielern, die in Gladbach in der Stammelf stehen, nicht. Und ja, wenn er weiterhin so macht und gegebenenfalls dann jetzt noch ein zweites oder drittes Joker-Tor schießt, dann kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht mal von Anfang an spielt, wenn der Gegner es zulässt, aber dass er vorbeistürmt an Max Kruse bzw. an Raphael, das glaube ich nicht. Zwei Tore von Memjuf, ein großartig aufgelegtes Tor von Sabol Chusti, der da mit dem schwachen rechten Fuß reinflankt, einen aussteigen lässt, den Linksverteidiger von euch, wer ist das? Das ist Oskar Wendt. Das ist Oskar Wendt. Und auch ein tolles zweites Tor an der 90. Minute von Juff. Knallt das Ding einfach unten links rein. Überragend. Ich habe ja immer gesagt, gebt den Typen ab. Bin ich auch immer noch der Meinung, denn diese Lücke hätte auch Arthur Sobich oder Sobirk oder wie auch immer man den ausspricht, gefüllt. Aber ja, klasse. Super. Also mich freut es sehr. Aber ich würde trotzdem zum nächsten Spiel kommen. Ja, kann man machen. Muss ich gestehen. Denn das nächste Spiel, Pocho, das ist folgendes. Das ist FC Berlin gegen den ersten FC Nürnberg. Tja, aber was ein Spiel, was ein Pfiff. Hast du das mittlerweile gesehen? Du hast es ja nicht gesehen. Ich hab's gesehen, ja, ich hab's gesehen. Heute haben sich ja schon die ersten Schiedsrichter dazu geäußert und haben gesagt, er hatte nicht recht. Er hatte nicht recht, sagen wir mal. Sie sagen, er hatte nicht recht, meiner Meinung nach, und das habe ich auch direkt so verzwitschert, während ich mir hier ein neues Getränk mache, grüner Tee mit Wasser. meiner Meinung nach hat er recht gehabt, aber wenn natürlich das Regelwerk da mit einem Foul und so weiter spricht und das Regelwerk ist ja da eindeutig, dann habe ich auch wohl Unrecht gehabt. Aber als die Argumentation kam, dass das Abseits war und dass man dann die rote Karte zurücknimmt, habe ich gedacht, Respekt, das ist mutig, das kann man machen. Wenn es natürlich falsch war, ist es ein ziemlicher Schlag für Hertha, der natürlich da das Spiel hätte dann einfach andersrum ausgehen können, beziehungsweise wenigstens unentschieden. Übrigens, das kann ich jetzt schon mal, das fällt mir gerade ein, wo ich hier meinen Evernote durchgehe. Beides ja WM. Mhm. Und wir hatten ja gesagt, es kann gut sein, dass man da täglich kommt. Ja. Ich habe mir gedacht, man macht einfach 4-12er WM-News. Und dann auch als Audiobuch. Oh, würde ich sagen, oder? Mhm. Ja. 10 Minuten? Und wenn Deutschland spielt, machen wir Podcast, ist ja ganz klar. Mhm. So hätte ich es jetzt gesagt. Ja, das hört sich gut an. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob das so okay ist. Haben wir das auch dann mal geklärt. Ja, die Nürnberger weiter auf der Siegesstraße, sind jetzt weg von den, sogar von der Relegation, ne? Ja, also, richtig da rausgefreit. Das ging jetzt richtig schnell. 6 Punkte können da eine Menge bewirken. Und natürlich sind sie auch im Moment in der Situation, wo halt Sachen funktionieren, wie dieser Pfostenschuss, der dann zurückspringt auf den eigenen Spieler. Das wäre noch in der Hinrunde wäre es so passiert, dass der vom Pfosten zum anderen Spieler und von da aus direkt ins eigene Tor gefallen wäre. Das ist natürlich auch ein bisschen das Glückstüchtigen, um mal wieder 3 Euro ins Phrasenschwein zu schmeißen, aber meiner Meinung nach, und wir freuen uns natürlich alle für den ersten FC Nürnberg und in erster Linie für Tobi, dass da einfach alles wieder nach vorne geht. Am nächsten Spieltag wird es ungleich schwerer, vielleicht gegen den FC Bayern, aber auch da ist vielleicht die Überraschung drin. Da bin ich mal gespannt, ja. Zu wünschen wäre es ja, Tobi, wirklich. Da freut mich sehr. In Nürnberger, ich habe ja schon gedacht, die gehen sang- und klanglos in die zweite Liga, ne? Tja, aber jetzt sieht's ganz gut aus. Ne? Jetzt sieht's ganz gut aus, ey, super krass. Das meinte ich nämlich, dass dieser Spieltag so unglaublich viele Facetten hatte und spannend war und interessant war. So, der Abschluss des Spieltags, FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt, ging 5-0 aus, war ein geiles Spiel. Ja, es war natürlich nach langer Zeit, dass die Bayern wieder zu Hause ran durften und die haben ihre Fans dann auch ein bisschen verwöhnt, würde ich sagen. Das war so ein Filetstück, was da serviert worden ist mit Thiago, der einen neuen Rekord aufstellt, was Ballkontakte angeht. Mit wie viel waren es? 181? 185. 185. Also es scheint mir so, dass der Chip doch schon im Ball ist und Thiago den passenden Magneten dazu im Fuß hat. Ja, aber man muss sagen, wie es ist. Das ist natürlich, wie auch Armin Fee oder Bruchhagen es gesagt haben, das ist nicht der Stellenwert, beziehungsweise das ist nicht die Position der Frankfurter zu sagen, wir wollen da was machen. Auch wenn ich es ein bisschen arm fand, das da direkt von Anfang an zu sagen, wir schicken da den und den nicht raus. Aber die Bayern hätten auch an dem Tag mit so einer Form auch wahrscheinlich gegen einen besser platzierten Gegner in der Höhe und auch in der Art und Weise gewonnen. Also muss man eigentlich auch nicht viel zu sagen. Das war ein deutlicher Sieg, das war ein tolles Spiel. Alle Spieler haben sich ins Zeug gelegt, auch Mandzukic, der getroffen hat, auch Dante, der ja auch nicht zuletzt von dir kritisiert worden ist, hat ein Tor gemacht. Und an vielen Stellen war es einfach schön anzusehen. Natürlich noch eine kleine Randnotiz, Toni Kroos noch zu nennen. Aber ansonsten, ein tolles Spiel, ging eindeutig auch in der Höhe verdient und da kann man nicht viel anderes zu sagen. Thiago mit 185 Ballkontakten, Rekord in der Bundesliga und in Europa auf Platz 2 hinter Xavi. Der hat mal 190 in einem Spiel gehabt. Mhm. Also da gilt es, sich noch hinterzusetzen, Thiago. Zu Xavi hat aber Thiago noch 2-3 Jahre Zeit, um das nochmal zu verbessern. Ja, das stimmt. Ein paar Jährchen hat er noch. Thiago, Man of the Match, meiner Meinung nach, auch wenn er kein Tor geschossen hat, das Gehirn des FC Bayern München hat dem Spiel komplett seinen Stempel aufgedrückt. Er ist jetzt meiner Meinung nach in dem Punkt oder in der Situation, dass er unverzichtbar ist für diese Mannschaft. Der verteilt die Bälle, wie ich es noch nicht gesehen habe. Mit den spektakulärsten und schwierigsten Bällen schafft er es, irgendwie einen Bierdeckel zu treffen. Das ist unglaublich. Mit diesem Transfer hat man wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Das hätte ich ja im Leben nicht gedacht. Der Typ ist 22 Jahre alt und er macht das Spiel besser. Er alleine macht das Spiel besser. Er lässt Toni Kroos komplett als Ballverteiler vergessen. Das ist ja das große Thema. Alle englischen Topclubs sind wohl an ihm dran. Chelsea, City, United, die drei, da wird es wohl recht konkret, auch Arsenal möchte ihn wohl haben. Ich glaube, es wäre ganz gut, dass Toni Kroos den Verein verlässt, auch wenn ich sehr kritisch bin, dass er sich auch dann dort durchsetzt. Also ich glaube, dass er sich am ehesten noch bei United durchsetzen würde, obwohl er da natürlich mit Juan Mata auf der Position Konkurrenz hätte, aber die können ja auch mit Sicherheit beide nebeneinander irgendwie koexistieren. Aber Toni Kroos, da wird es relativ schwer. Man hat ja gedacht, nach der Stuttgart-Geschichte, als er ausgewechselt wurde und seine Handschuhe weggedonnert hat, das ist ein kleiner Denkzettel. Man hat es ja jetzt nicht erst nach dem Mandzukic-Ding gemerkt, dass Pep Guardiola nicht davor zurückschreckt, vor großen Namen irgendwie die mal auf der Bank zu lassen oder sogar zu Hause. Also Toni Kroos, das wird sehr, sehr interessant, wie sich das weiterentwickelt. Der muss sich da jetzt reinkämpfen in die Mannschaft. Auf jeden Fall diese Achterposition, da kann es nur noch einen geben. Das ist Thiago. Da wüsste ich keinen anderen auf der Welt, den ich da lieber hätte. Und ja, dann gibt es noch eine Geschichte. Hast du das mit dem Stadionausbau mitbekommen? Du hast es kurz erwähnt gehabt, ja. Und zwar wollen die Bayern die zweite Stadionausbauoption ziehen. Weitere 3.000 Plätze. Wenn das passieren würde, hätte man 75.000 Plätze, sprich 70.000 Sitzplätze dann bei internationalen Spielen, bei Euroleague, Champions League, WM oder EM, die man da irgendwie austragen möchte. Und warum sage ich EM? 2020 ist ja die Europameisterschaft in Europa. In irgendwie Milliarden Ländern. Und wenn man die 70.000er-Grenze knacken würde, könnte man auch ein Halb- oder Finalspiel austragen. Also es sieht wohl danach aus, dass man diese 75.000 definitiv macht, dass man die 3.000er-Option zieht. Das würde dann wohl jetzt auch schon passieren, nach dieser Saison. Ja. Und wenn das der Fall wäre, 75.000 mit Stehplätzen, 70.000 nur mit Sitzplätzen, man könnte also dann auch ein EM-Finale ausrichten. Dagegen spricht natürlich, dass wohl vor dieser EM das neue Santiago Bernabeu-Stadion fertig werden würde. Also dann hätte man einen zweiten Konkurrenten, der ein pornöses Stadion hätte und auch einen großen, renommierten Club, das vielleicht auch ein bisschen so mitschwebt um eine Bewerbung für ein EM-Finale. Also Bernabeu-Stadion, Allianz Arena und Wembley Stadium, wohl die drei großen Kandidaten. Der Stade Vélodrome, das Pariser Ding, ist wohl raus, was ich so gelesen habe, aber die drei Stadien sollen wohl weit vorne sein für ein EM-Finale. Und EM-Finale, Alter, in Deutschland, das wäre doch schon mal geil. Ja, das wäre ein Grund hinzufahren, ne? Auf jeden Fall. Sich zumindest zu bewerben um die Karten. Definitiv. Definitiv. Und gibt es ja diese Ausschussrunden da, wie man es jetzt auch gerade mitbekommt. Ja, aber wenn hier Ecken 2-11er keine Karten bekommt, wer denn dann? Absolut. Wir müssten dann höchstwahrscheinlich vorher nochmal aufrufen, uns zu liken und zu followen, dass wenn dann wirklich mal irgendwer guckt, wer ist denn das? Ach Mensch, die haben ja auch Impact. Also da müssten wir dann nochmal aufrufen, aber das würden wir natürlich machen und natürlich auch, so wie ich uns kenne und unsere Hörer kenne, auch schnell exorbitante Follower und Like-Zahlen. Ist ja sozusagen in nächster Zukunft, sind ja nur noch 7 oder 6 Jahre bis dahin, von daher geht das. Ja, absolut, absolut. Toni Kroos haben wir, Thiago, siehst du es auch so, dass es das neue Gehirn des FC Bayern ist? Kann ich jetzt noch schlecht beurteilen, dafür muss er noch ein paar Spiele davon machen, aber er zeigt natürlich seine Weltklasse und kann da natürlich zu dieser Position heranreifen, ganz klar. Also, ist das schon Weltklasse mit 22? Ja, ich glaube schon. Hätte man so auch jetzt fast gar nicht erwartet, oder? Nee, hätte man nicht erwarten können. Aber wenn man natürlich hört, dass er bei 2 weiteren Spielen eine fixe Ablöse von 90 Millionen hat, kann man auch davon ausgehen, dass dieser Spieler nicht 2 linke Füße hat. Was meinst du, wenn da die Kollegen in Barcelona jetzt so sitzen und haben da mit Iniesta und Xavi 2 unfassbar Weltklasse 6er/8er, aber die jetzt auch mit Anfang, Mitte 30 auch gar nicht mehr mal so frisch sind und lassen einen gehen, der jetzt beim FC Bayern spielt und gucken sich den an. Man mag sich gar nicht vorstellen, wenn es soweit kommen sollte, im Viertel, Halb oder Finale dann Bayern gegen Barcelona spielen sollte und Thiago weiter so spielt wie jetzt gegen Frankfurt. Könnte man sich schon ein Stück weit den Arsch beißen, oder? Ja, die werden sich dann zusammen in der Selbsthilfegruppe mit den Leuten treffen, die Rute nach Hannover transferiert haben, ne? Und, ja, genau, das stimmt. Und die neue Selbsthilfegruppe, die Oliver Michaels. Ja gut, die gibt's ja schon. Aber da möchte ja niemand drüber reden. Ach so. Die Rutenefs-Transfers und die Thiago-Transfer-Selbsthilfegruppe. Das ist schön. Ne, kann man machen. Fällt mir gut. Dann gibt's noch ein großes Thema, welches bei Sky 90 ja debattiert wurde. Und zwar hat ja Hans-Joachim Watzke gesagt, dass die Bayern gezielt Borussia Dortmund schwächen. Mhm. Dazu muss ich erstmal Stellung benehmen oder nehmen. Breitner hat sich ja dazu geäußert, sehr ausführlich. Sehr aggressiv auch. In der Halbzeit, in der Allianz Arena. Und also, wenn man jetzt einen Spieler, wir nehmen jetzt mal natürlich Lewandowski und Mario Götze, wenn man jetzt sagt, so wie es auch definitiv der Fall war, man möchte einen Neymar verpflichten. Guardiola sagt, Neymar, das wäre ein Spieler auf der 10, da muss man auch sagen, ist ein guter. Mhm. Und dann alle sagen, okay, wir kämmen uns daran und leiten das schon mal alles in den Weg. Dann kommt aber, dazwischen gab es ja sogar noch das Interview in Brasilien von Neymar, in dem er sagte, München, das wäre ein Traum und Pep Guardiola ist ein Trainer, bei dem jeder Spieler gerne mal zu Gast sein möchte. Dann aber auf einmal gab es die Kehrtwende. Intern, das kam mir dann später heraus, hat Uli Hoeneß gesagt, Freunde, mit brasilianischen jungen Spielern, so großartig dieser Junge auch ist, haben wir nur schlechte Erfahrungen gemacht. Bitte lass das. Dann hat Pep gesagt, okay, ne, ich verstehe, was machen wir jetzt? Dann haben sie dann Brainstorming wohl gemacht und Pep hat gesagt, der nächstbessere wäre Mario Götze. Gut, der spielt jetzt bei Dortmund. Borussia Dortmund ist der nächste Konkurrent, Kontrahent in der Bundesliga. Dass der 37 Millionen abgeschriebene oder festgeschriebene Ablösesumme hat. Abgeschrieben ist aber auch schön. Abgeschriebene Festlösesumme. So. Da kann man natürlich jetzt nichts machen. Das ist natürlich viel Geld. Aber man gibt doch jetzt nicht 37 Millionen Euro aus. Nur um einen Verein zu schwächen, der ja aber auch was mit diesen 37 Millionen machen kann. Paul Breitner hat das völlig richtig gesagt. Ja, dann macht doch mal was. Dann gebt doch mal was aus und kauft euch das doch nicht so ein Schissertransfer wie den Mkhitaryan oder den Aubameyang. Natürlich sind das gute Spieler, aber es sind keine Spieler, die einen Mario Götze vergessen machen können. Nein, ich finde da ein ganz anderes Argument noch sehr viel treffender, dass Breitner da angebracht hat. Wie ich dir auch schon gesagt habe, und das ist auch wirklich mein Ernst, bevor ich mit dir über Fußball gesprochen hätte ich so ein Breitner-Zitat direkt abgetan als überhebliches Arschloch-Zitat. Ja, weil ich dann als Gladbach-Fan gesagt hätte, höre ich mir gar nicht an. Jetzt, wo wir über sowas oft reden, beziehungsweise auch mit den Leuten, die uns zuhören, damit interagieren, muss ich einfach sagen, er hat ja vollkommen recht mit dem, was er sagt. Weil er sagt, dass Bayern letzte Saison mit 25 Punkten Vorsprung deutscher Meister geworden ist. Das ist ein Fakt. Da kann kein Fan was anderes sagen und sagen, nee, die hat nur 23 Punkte Vorsprung. Nein, ist so. Und In dieser Saison war es so, dass sowohl Götze als auch Lewandowski bei Dortmund gespielt haben. Wo schwächen sie da also einen Verein noch mehr mit? Klar könnte man jetzt sagen, ja, dann hat man 35 Punkte Rückstand auf Bayern. Aber wenn man mit dieser Einstellung daran geht als Borussia Dortmund, dann kann man das Fußballspielen auch ganz sein lassen. Und dass Transfers hin und her passieren, das ist auch das tägliche Brot eines jeden Managers. Und die Dortmunder haben es ja mit Gladbach und Reus nicht anders gemacht. Da könnte man ja genau das gleiche Argument anbringen, dass da der beste Spieler weggekauft worden ist. Nein, macht man aber nicht. Es ist einfach, das als Hetze zu bezeichnen, ist schwierig. Das Wort Hetze ist ein bisschen stark, genau wie Hass und so weiter. Es sind immer sehr starke Worte, die oft von Leuten einfach mal benutzt werden. Aber ich verstehe auch da, dass Paul Breitner da irgendwo der Sack platzt in dem Moment, wenn er sowas hört und dass solche Argumente dann als Ausrede irgendwo genutzt werden. Das ist einfach die falsche Art und das zeigt keine Eier von Dortmund. Und wenn wir eins wissen seit Oliver Kahn, dann, dass wir Eier brauchen, um erfolgreich zu sein im Fußball. Natürlich, wenn man einen Klassenspieler vom bösen Klassenkameraden verpflichtet, natürlich ist das eine Schwächung, das ist ja völlig klar. Und natürlich sagt man jetzt auch in München, ja, es ist natürlich ein angenehmer Nebeneffekt. Mhm. Aber man verpflichtet mit Sicherheit nicht an Mario Götze, nur um den Verein kaputt zu machen. Denn es ist ja auch fast so eine Art Stammspieler jetzt bei uns. Also es ist ja nur nicht so, ja Mensch, hier, Pep, lass den spielen. Ja, es war in der Vergangenheit schon anders. Es war in der Vergangenheit ja auch schon mal anders, dass das auch in den 70er und 80er Jahren, dass die Bayern natürlich Spieler transferiert haben, auch von Gladbach, wie Del Haie oder sowas, die dann nur auf der Transfer, ja, nie gespielt haben, beziehungsweise auf der Tribüne gesessen haben. Aber es ist ja auch so, dass Bayern in den letzten Jahren ja nun mal halt ein bisschen Erfolg gehabt hat und durch diesen Erfolg natürlich auch Geld eingenommen hat. Und dass Bayern dann sagen kann, wir verpflichten einen Spieler für 37 Millionen oder wir geben einem Lewandowski ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann, um es mal so zu sagen, ja, einen guten Film zu zitieren, dann ist es ja wohl legitim, dass das ein Verein macht, denn da ist ein Verein auch irgendwo sowas wie eine Firma. Und wenn das jemand in der normalen freien Wirtschaft macht, dass er die besten Arbeiter eines anderen Unternehmens abwirbt, dann haben wir Apple und das finden wir alle toll. Und beim Fußball finden wir das nicht toll. Das ist doch für den Arsch. Das ist Messen mit zwei schneidigen Schwertern und das ist so typisch deutsch. Das ist so typisch deutsch. Das ist genau wie der Chef, der sagt, du musst es so und so machen, macht selber nicht so. Und das geht halt nicht. Das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich kann im Prinzip beide Seiten verstehen, aber wenn man wirklich sucht, wer ist der nächstbessere auf der 10? Oder, ne? Dann kommst du da halt zwangsläufig nach Neymar auf Götze. Ja, also, sonst hätten sie Kruse geholt, dann wird Gladbach jetzt scheiße da stehen. Ne? Ja gut, wobei Kruse ist schon nochmal eine Nummer größer als Neymar Götze, und ne? Götze. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Gut, da kann man auch sagen, möchte man das hier wirklich antun, Max Kruse zu holen, denn der hat natürlich auch andere Ansprüche. Ja, und der nimmt natürlich auch zwei Parkplätze weg für seinen Maserati. Das ist es natürlich, das sind so Probleme, da lässt man dann die Finger davon, ne, sagt sich, okay, dann nehmen wir die Lösung 1b, ja. Das ist der Mario Götze. Ja, genau. Und okay, da muss man dann vorlieb nehmen, aber dann natürlich auch hier Lewandowski. Das Gute bei Mario Götze ist, der ist ja erst 17 und hat noch kein Auto, ne? Wie alt ist eigentlich der Herr Kruse? 25, glaube ich, oder 26. Okay. Dann natürlich, du willst einen klasse Neuner da vorne drin haben, dann suchst du natürlich. Und dann kommst du zwangsläufig auf Robert Lewandowski. Ja, es ist ganz normal. Das tut uns ja leid, dass die bei Dortmund spielen, aber es ist ja, kannst es halt nicht ändern. Ja, und sie hätten es ja anders machen können. Ich denke, anders gesagt, die Dortmunder entwickeln in den letzten Jahren natürlich auch ein ganz tolles Modell. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ja. Ich bin davon überzeugt, das, was die Dortmunder seit diesem Fastbankrott Anfang des Jahrtausends geschafft haben, ist auch aller Ehren wert und zeigt natürlich auch mit dem Finaleinzug in die Champions League, Entschuldigung, ein bisschen, dass da wirklich was Richtiges entsteht. Dass da aber auch Spieler den Verein verlassen und dass sie vielleicht nochmal sich verbessern wollen. Dann ist der Weg von, wenn man innerhalb Deutschlands bleiben will, nur mal halt so, wenn man sich von Dortmund nochmal verbessern will, ja, wo geht man dann hin? Da geht man zum FC Bayern München, weil viel weiter nach oben kann man nicht. Und dann wird es natürlich schwer. Dann ist es natürlich immer leicht zu sagen, die wollen uns zerstören, die wollen uns schwächen, bla bla bla. Aber das ist einfach kein Eierverhalten. Das geht so nicht. Das kann man nicht machen als Fußballverein. Als Fußballverein muss man sagen, so Butter bei die Fische, wenn der Lewandowski geht, dann holen wir uns halt einen anderen Spitzenstürmer. Ja. Ja. Aber wenn ich dann schon wieder höre, dass man irgendwie Milan Jusic oder wen holt für 2,5 Millionen und dass Mainz-Spieler für 4 Millionen holt, daran erkennt man doch, dass die Investition irgendwo auch nicht stimmt in Dortmund. Ja, der Jusic ist ja eher so eine Mittelfeldauffüllung. Ja, aber auch das ist doch auch nicht richtig. Das macht Bayern doch auch nicht. Oder ist Rode vielleicht dann so eine Transfergeschichte? Höchstwahrscheinlich, ja, genau. So aber ich glaube, der kommt ja eh für die zweite, oder? Da weiß ich nicht, das ist schon gut da. Das ist auch so eine Geschichte. Man hat ja jetzt nicht unbedingt Angst vor Frankfurt. Eben. Die rennen uns hier die Bude ein, die machen uns hier den ersten Platz streitig. Mensch, man holt den Rode, weil man denkt, das ist ein guter Junge, der kann sich noch weiterentwickeln unter Pep Guardiola. Ja. So ein Jojic, den hat man mit Sicherheit geholt, weil der Kuba da ausgefallen ist und der halt 1:1 da spielen kann. Aber wenn du da wirklich diesen, wen haben sie da geholt? Von welchen Offensivspieler, welchen asiatischen? Von Augsburg meinst du den? Ja. Komo. Auf jeden Fall, das ist natürlich ein Spieler, der mit Sicherheit gut ist, aber das ist natürlich keiner. Das ist kein Ersatz. Ja, und es ist auch kein Ramos von Berlin, ist auch kein Ersatz. Nein. Du musst einfach sagen, okay, du musst da jetzt 35 plus Millionen investieren, ja, dass du da wirklich diese Lücke füllen kannst. Und musst halt auch mal über den Teich gucken und nicht in irgendwelchen osteuropäischen Ländern, die gerade versuchen, den Euro einzuführen, sondern da muss man auch mal nach Spanien gehen und da muss man auch mal nach England gehen und nicht irgendwelche Spieler von irgendwelchen anderen Ländern holen. Nein, da muss man auch mal den 26-jährigen Stürmer aus England holen, der vielleicht 30 Millionen kostet, aber dann auch 25 Tore schießt. Du musst jetzt den Weg gehen. Das haben sie mit Aubameyang richtig gemacht. Du hast den Götze verloren und holst dir den Mkhitaryan. Das ist eine 1:1 Lösung, die mit Sicherheit qualitativ 1-2 Level drunter ist, aber das ist völlig okay. Und holst dann noch den Aubameyang für die rechte Seite. Damit hast du ja nochmal Quantität geholt, aber einen guten, weil Aubameyang ist ja wirklich ein Spitzenspieler. Und das ist mit Sicherheit auch der richtige Weg von dem Augsburger da, dass du da nochmal ein bisschen Quantität in die Offensive holst. Aber jetzt reicht es nicht, wenn du da als Stürmer Nummer 1 den Ramos holst von Berlin. Ich sag dir mal eins, du musst jetzt den Koffer nehmen, da hast du dann meinetwegen 37 Millionen drin und gehst zu Manchester City und sagst, Freunde, wir wollen Dzeko haben. Ja, genau. Und da keiner anderen Kategorie musst du jetzt dich da bewegen. Du musst sagen, ey, wir sind Champions-League-Finale gewesen, wir haben gut Kohle eingenommen, wir kommen wieder in die Champions-League, kriegen wieder 20 plus Millionen. Jetzt, gegen wen muss Dortmund? Gegen Zenit St. Petersburg, ne? Ja, ich glaube schon. Kommst du weiter, kriegst du wieder Großkohle. Du musst jetzt wirklich fett Kohle investieren, sonst fährt der Zug weg, der FC Bayern-Zug. Du musst den Dzeko holen. Das ist ein Stürmer, das ist eine 1:1 Lösung, die etwas älter ist, aber die vielleicht auch ein bisschen schlechter ist, aber immer noch große, große Klasse ist. Ein großgewachsener Stürmer, der mit Sicherheit nicht so viel arbeitet. Und das wollen wir ja in München. Wir wollen Stürmer wie Mario Mandzukic, der aber noch mehr Tore knipst, der noch mehr Torgefährlichkeit ausstrahlt. Aber wir wollen einen Stürmer, der ackert, ackert, ackert. Wir wollen keinen stoischen Stürmer da vorne haben. Und das ist Lewandowski. Das ist ein Spieler, der ackert und der Tore schießt. Medin Džeko ist mit Sicherheit auch ein Spieler, ein Stürmer, der spielt. Aber der hat ein Standing, der schießt Tore und da müsst ihr halt mal gucken, wie er damit klarkommt. Aber unter keiner anderen Kategorie dürft ihr gucken. Dzeko ist die unterste Kategorie, erst dann höher. Ja, also, definitiv sehe ich ganz genauso wie du, gebe ich dir hundertprozentig recht, unterschreibe ich sofort. Der Ramos ist doch ein guter, ja, ohne Frage. Aber ist das ein Spieler, womit er wieder ins Champions-League-Finale kommt? Wohl kaum. Ja, und besonders spielt er jetzt eine gute Saison. Davon hatten wir schon ein paar. Also da hatten wir schon ein paar Leute, die natürlich eine Saison ganz gut spielen, aber dann natürlich auch zeigen, dass sie in der nächsten Saison vielleicht nicht mehr so gut sind. Ob jetzt in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit gab es solche Spieler. Und Ramos und auch hier der Asiate sind meiner Meinung nach nicht diese Ersatzleute, die man da holen könnte. Und Dzeko wäre da jemand. Es wäre der gleiche Spielertyp, es wäre ein Spieler, der für gut 20 Tore gut wäre und dann muss man halt drauf achten dann in dem Moment, ne? Völlig richtig. Also, das ist natürlich ein hitziges Thema, Pocho. Da kann man fast einen eigenen Podcast draus machen. Kann man eigentlich fast schon machen. Kommen wir zum Tippspiel. Mhm. Das ist ja, glaube ich, ein Thema, das freut dich höchst hochgradig. Ja, sagen wir es so, nachdem ich ja weit abgeschlagen war. Ist jetzt Sky the Limit. Ja, aber kann man so sagen. Ich meine, nichts im Gegensatz zum Tippspiel Krösus aus Stuttgart, aber trotzdem. Ne? Ja. Ich gehe mal kurz durch. Und zwar 10 Punkte, was eigentlich in den letzten Tipptagen schon ein Quantensprung ist, denn Ricky hat mit 7 Punkten den letzten Spieltag gewonnen. Ja, muss man dazu sagen, genau, ja. 10 Punkte habe ich geholt, habe damit 196 Punkte, habe diesen Tippspieltag sang- und klanglos verloren auf Platz 1 und 2, denn punktgleich Ricky und Pocho mit jeweils 14 Punkten, Pocho mit 202 Punkten, kann sich ganz klar absetzen im gesicherten Mittelfeld. Schön, ja. Aber auf Platz 1 mit 235 Punkten. Ich weiß nicht, was der da macht. Ja, er ist irgendwo der FC Bayern des Tippspiels, ne? Der Typ hat nicht mal Sky und guckt nicht mal die Zusammenfassung irgendwie auf BD oder so. Der muss unbedingt sowas spielen, Toto oder sonst irgendwas. Der stößt sich gesund damit. Da fehlen einem die Worte. Unfassbar, 235 Punkte, ne? 9,5 Tagessiege. Mhm. Wenn er das jetzt hört, ich möchte darauf gar nicht eingehen, was der jetzt, wie der darauf reagiert. Ja, er lacht schelmisch gerade. Ja, ja, der lacht schelmisch gerade. Mhm. Das dumme Schwein. So, Pocho, jetzt machen wir noch ein bisschen Hausmeistertätigkeiten und dann müssen wir beide auch ins Ermüdungsbad, oder? Ja, ich glaube auch. Aber ich gehe ins Kalte heute. Ja, ins Eisbad? Mhm. Okay. Ich würde fast sagen, Freunde, wenn ihr wirklich Mitleid mit mir und Pocho habt, dann geht auf facebook.com/Firken12 und gebt uns ein Mitleids-Like, wenn ihr... Wir haben ja sonst nichts. Wenn ihr mit, euch mit Ricky freut, dann geht auf facebook.com/mmaradio.de und liked MMA Radio. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil also wir wirklich so... So eine bayouvarische Arroganz da vorne an den Tag legt. Also da muss man wirklich sagen, das ist also ein dummes Schwein, der Typ. Der ist mindestens 3 Spieltage vorne, das muss man ja sagen, wie es ist. Ich versuche in der nächsten Ausgabe ihn mal wieder in die Sendung zu bringen. Ich glaube, es ist stark abhängig vom Tippspiel. Aber wenn er, wie es aussieht, wie jeden Tag gewinnt, wie jeden Spieltag gewinnt, dann ist er gerne wieder mit dabei. Also Ricky versuche ich für die nächste Ausgabe mal wieder ranzukarren. facebook.com/Firken12. MMA Radio ist natürlich auch immer gerne geliked zu werden. Da gibt es auch eine neue Fight-Ausgabe. Abel Trujillo gegen Mark Warner, oder? James Warner. Wie auch immer. War ein großartiger Fight. Ich habe diesen Fight sehr abgefeiert. Die 41. Ausgabe. Könnt ihr euch anhören. Heute gibt es noch die 42. Ausgabe. Das Recap zu UFC 169. Boah. War ein netter Pay-Per-View. Einer der schlechteren. Es gab diesen Trujillo-Fight, der großartig war, aber ansonsten kam nicht mehr allzu viel. Aber es gibt natürlich wieder eine große, große Newslage. Es ist viel passiert in der MMA-Welt. Das könnt ihr euch dann in der 42. MMA-Radio-Ausgabe anhören. @Firken12 bei Twitter. Einfach mal followen. Da bekommt ihr die Power-News der Fußballwelt. Und wenn ihr keinen Twitter habt, dann geht ihr einfach auf firken12.wordpress.com. Dort haben wir die Twitter-Timeline mit den aktuellen Fußball-News für euch. Optisch nicht ganz so schön wiedergegeben, aber Leute, freut euch schon mal auf die neue Seite. Dort wird das alles ein bisschen homogener, ein bisschen schöner und attraktiver, wie auch immer. 4x2elva.de is coming very soon, my friends. Und dann haben wir noch die 4x2elva News, die es dann morgen wieder geben wird. Ich wollte gestern eine Ausgabe machen, saß hier, habe die News zusammengetragen und habe gemerkt, es gibt gar nicht großartig was. Hätte ich da noch eine News-Ausgabe gemacht, gäbe es heute überhaupt keine 4x2elva Geschichte. Also morgen wird es dann wieder News geben, es sei denn, es gibt ähnlich wenig zu berichten wie gestern, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wie könnt ihr die 4x2elva News hören? Ihr geht entweder auf audioboo.fm und gebt da 4x2elva zusammengeschrieben ein oder ihr sucht bei iTunes in eurem Podcatcher, Downcast, Instacast oder der Podcast-App von Apple selbst. Dort einfach 4x2elvas Boos eingeben, dort dann einfach abonnierbar. Ansonsten auf unserer Facebook-Seite werden die aktuellen Podcasts sowie Audioboos natürlich immer gepostet. Und das wäre es dann auch schon fast, Pocho. Die Tops und Flops, hast du welche? Ich habe welche. Ja, für mich waren die Tops und Flops diese Woche eigentlich diese ganze breiten Aussagen und das als Top zu sagen, die breiten Aussagen und der Flop dann halt die Watzke-Aussage mit dem Zerstören und so weiter. Ich finde, das sind Vokabeln, die im Fußball und so weiter nichts zu suchen haben. Mein Flop für diese Woche ist die Außendarstellung des HSV, weil das ist wirklich grenzwertig. Mein Top, und das kann nur einen Top geben, das ist Ibai Gomez. Ibai Gomez spielt bei Athletic Bilbao. Bilbao? Bilbao hat das 1:1 gegen Real Madrid geschossen. Heilige Scheiße, war das ein geiles Tor. Ich glaube, hätte Diego Lopez sich da irgendwie noch in den Weg geworfen, ich glaube, ihn hätte es einfach den Handschuh zerschossen. Also was ein geiles Tor. Ibai Gomez. Großartiges Tor, mein Top der Woche. Ey, was ein Granitchen. Wäre einer für euch. Ja, immer her damit. Und das war natürlich auch das Spiel, wo Cristiano Ronaldo die Watschen ausgepackt hat. Die Watschen. Die portugiesische Watschen. Botsch, ich kann nicht mehr. Ich habe irgendwie heute hab ich einen Knoten in der Zunge und ich werde mich jetzt wieder aus dem Haus begeben. Werde aber diese Ausgabe im Büro zu Ende schneiden. Herrlich. Working Horse. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Und würde ansonsten sagen, seid auch wieder mit dabei, wenn es heißt 4x2M war. Beim nächsten Mal. Bitches. So, das war's. So, das war die 72. nicht?